Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute machen wir mal eine Sendung über was Kleines, Rundes, Totes, natürlich. Es geht um Leichen, um Sternleichen. Aber auch mal eine Sendung, um mal Begriffe, um einen Begriff klar zu machen. Also die Astronomen haben ja natürlich wie alle anderen Wissenschaftler auch ihre Fachsprache. Und da gibt es Begriffe, zum Beispiel Quasar, Pulsar, Stellar und so weiter und so weiter. Also Stellar, das ist was, hat was mit Sternen zu tun. Ein Quasar ist ein quasi-stellares Objekt, ist aber eigentlich gar keins. Ja, ist eigentlich ein schwarzes Loch, was in der Mitte von der Milchstraße sitzt und dabei alle möglichen Materie an sich heranzieht, dann sehr hell wird. Und weil es so weit weg ist, erscheint es uns wie ein Stern. Und Pulsar ist was Pulsierendes, auch eine Sternleiche in dem Fall. Und heute geht es um eine Sternleiche von einer solchen Absurdität, dass man dafür auch wieder einen eigenen Namen genommen hat. Es geht um Magnetare. Was ist ein Magnetar? Ja. Ich kann Ihnen nur eines sagen, halten Sie Ihr Kleingeld fest, ja? Denn Magnetare sind außerordentlich anziehende Gestalten. Was ist ein Magnetar? Ich sag mal so, nehmen wir an, in der Entfernung des Mondes, also 400.000 Kilometer von der Erde entfernt, gäbe es ein Magnetar. Dann würde der hier also jetzt gerade das Kleingeld aus meiner Hosentasche herausziehen können. So stark ist das Magnetfeld des Magnetars. Der würde, wenn er 200.000 Kilometer von der Erde entfernt wäre, wäre er in der Lage, Züge aus den Gleisen herauszuziehen. Er würde natürlich unsere Moleküle verändern und wir wären nicht mehr in der Lage, bargeldlos zu bezahlen, weil sämtliche Kreditkarten dieser Welt von dem unglaublich starken Magnetfeld völlig, ja, unmöglich gemacht würden. Man könnte nichts mehr damit anfangen, alle Magnetstreifen dieser Welt wären durch dieses Magnetfeld völlig zerstört worden. Nun haben wir keinen Magnetar hier in der Nähe. Ich wollte das nur mal klar machen, welche unglaublichen Eigenschaften Magnetare haben. Sie wissen immer noch nicht, was einer ist, aber ich wollte Ihnen nur schon mal so ein bisschen klar machen, um was es dabei eigentlich geht. Ein Magnetar, das ist eine Leiche, eine Sternleiche. Ein Stern, ursprünglich 8 bis 20 Sonnenmassen schwer, explodiert, reißt seine Hüllen weg in gewaltigen Explosionen, was übrig bleibt. Und das wissen natürlich alle erfahrenen Alpha Centauri-Zuschauer längst. Was übrig bleibt, ist ein kleiner Kern. Deswegen wird die Sendung über was Kleines, ein runder Kern, über was Rundes gehen. Ein Kern von, na Gott, von einer Ausdehnung von 15 Kilometern vielleicht. Ja? Und in diesem Kern sind anderthalb Sonnenmassen zusammengepresst. Anderthalb Sonnenmassen Sternmaterie in einer so kleinen Kugel, die ursprünglich Millionen Kilometer groß gewesen ist. Was muss da passiert sein, ist auch klar, wissen natürlich, ich erzähle es aber jetzt für die Neuen nochmal, die Elektronen und die Protonen verwandeln sich in Neutronen. Aus diesem ganzen Ding wird ein Neutronenstern. Jetzt ist eines ganz wichtig. So ein Stern dreht sich ja oft. Im Grunde genommen drehen sich alle Sterne. Also ein Stern strahlt nicht nur, sondern er dreht sich auch. Das heißt, das ist eine der Kräfte, die diesen Stern stabilisiert. Neben der Schwerkraft, die ihn zusammenhält, zieht die Rotation an ihm rum und die Kernkräfte im Innern sorgen nun dafür, dass der Druck bei einem noch strahlenden Stern, dass der Druck der Schwerkraft gerade schön das Gleichgewicht hält. So. Aber viele Sterne drehen sich, ja? Und wenn nun ein solcher Stern stirbt, die Fusion im Innern also zu Ende ist, die Kernfusion zu Ende ist, dann nimmt er den ganzen Drehimpuls, den er hatte, mit in dieses schrumpfende Gebilde. Ja, in dieses schrumpfende Gebilde nimmt er den ganzen Drehimpuls mit. Und was dann passiert, das wissen auch alle natürlich, ja, Eisschnellläufergeschichte, Arme anziehen, schneller drehen. Das heißt, aus dem Stern, der vielleicht mit einer Periode von Gott 30 oder 15 Tagen sich dreht, wird eine winzig kleine Kugel, die sich mit einer Rotationsfrequenz dreht. Wie soll ich Ihnen das erklären? Der dreht sich tausendmal. Manche dieser Neutronensterne drehen sich bei ihrer Geburt tausendmal pro Sekunde um ihre eigene Achse. Tausendmal. Und zwar nur deswegen, weil der Drehimpuls, jetzt kommen wir erstmal einen Moment ganz ruhig, kommen wir zur fundamentalen Physik, weil der Drehimpuls eine Erhaltungsgröße ist. Der Drehimpuls geht nicht verloren. Da haben wir keine Chance. Wenn ein System sich mal dreht, dann dreht es sich. Und wenn es anfängt zu kollabieren, dann muss der Drehimpuls, ob er will oder nicht, da mit rein. Ein großer, großer Teil davon. Natürlich werden sich die Hüllen, die da wegfliegen, auch drehen. Aber in diesem Ding innen drin dreht sich. Und jetzt kommt's. Wie schnell er sich dreht, das entscheidet, ob ein Neutronenstern ein Pulsar wird, also einfach Radiostrahlung abgibt oder vielleicht mal optische Pulse, oder ob er ein Magnetar wird. Ein Magnetar mit einem Magnetfeld jenseits von Gut und Böse. Ein Magnetfeld, was 1 Billion Mal stärker ist als das stärkste Magnetfeld auf der Sonne. Ein Magnetfeld, was eben so stark wäre, wenn es bei am Abstand von einem Mond existierte, dass uns hier das Kleingeld aus der Hose ziehen würde. Wie kommt sowas? Also, wir sind wieder bei dem Neutronenstern, der da zusammengefallen ist und der sich nur tausendmal pro Sekunde dreht. Wenn ein solcher Kernstern, so ein Sternkern sozusagen, wenn der kollabiert, wird er natürlich heiß. Und dieser rotierende, heiße Sternrest, ja, der rotiert nun nicht starr, wie eine Eisenkugel, sondern der rotiert differenziell. Das heißt, die Kruste, das wird eine wichtige Rolle nachher spielen, merken Sie sich das Wort Kruste auf Englisch, crust. Die Kruste, ja, dreht sich anders als der innere Teil. Es kommt sogar so weit wie bei der Sonne, dass der innerste Teil dieser Sternleiche ist ganz heiß, der äußere Teil ist schon abgekühlt. Was passiert da? Konvektion. Also der dreht sich nicht nur, sondern da passiert genau das Gleiche, wie wir es von der Sonne kennen, wie Sie es von Ihrem Spaghetti-Soße kennen. Von unten aufgeheizt, nach oben hin das Material, das Neutronenmaterial, ein paar Elektronen und Protonen sind natürlich dabei, ja, drehen sich jetzt also ganz langsam von oben nach, ganz langsam ist gut. Die Konvektionszellen in diesem Sternrest sind 1 Kilometer groß. Die Konvektion ist genauso schnell wie die Rotation. Und wenn das der Fall ist, dass also dieses leitende Material, was ja nicht nur aus Neutronen besteht, sondern auch aus Elektronen, sich von oben nach unten in dem Stern bewegt und das ganze Ding noch sich dreht, dann hat man den schnellsten Dynamo, den es überhaupt im Universum gibt. Es werden unglaublich starke Magnetfelder induziert und Magnetfelder haben eine gewaltige Kraft. Da werden Kräfte ausgeübt auf die Kruste. Und jetzt kommt mein Lieblingswort in dieser Sendung. Es gibt Crustquakes. Läuft bei förmlich das Wasser im Mund zusammen. Crustquakes heißt Krustenbeben. Das heißt, die Magnetfelder, die aus der Oberfläche dieses Neutronensterns herauskommen, die sind in Röhren zusammengefasst, in Flussbündeln. Das kennt man von der Sonne, dass Magnetfelder also die Tendenz haben, sich zusammenzufinden. Und diese starken Magnetfelder üben eine sehr, sehr starke Kraft auf ihre Umgebung aus. Wenn also solche Magnetfelder sich bewegen, das kennen wir aus der Elektrotechnik, ja, wenn man Magnetfelder relativ zu einem Leiter bewegt, werden unglaubliche Spannungen induziert. Und diese Spannungen, was machen diese Spannungen? Die beschleunigen natürlich Teilchen und die Teilchen fangen an zu strahlen. Woher wissen wir jetzt das eigentlich alles? Ja, wir beobachten es. Es gibt ungeheure Ausbrüche an Gammastrahlung und Röntgenstrahlung. Die sind sehr fein, unglaublich feine Ausbrüche bei sehr, sehr hohen Energien. Und vor allen Dingen in den letzten Jahren ist uns was ganz Tolles gelungen. Man hat, wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Man hat Strahlung entdeckt. Es ist nicht Kontinuumstrahlung, so wie weißes Licht oder was, sondern man hat sogenannte, ich erkläre es gleich, Zyklotron. Eine Zyklotron-Linie entdeckt. Zyklotron-Strahlung entsteht. Stellen Sie sich vor, hier ist ein Magnetfeld. Ja, hier haben wir. Und um dieses Magnetfeld herum rotiert ein Teilchen. Warum rotiert es? Weil das Magnetfeld auf dieses geladene Teilchen eine Kraft ausübt. Das Teilchen würde eigentlich geradeaus fliegen, wenn das Magnetfeld nicht da wäre. Aber da das Magnetfeld da ist, wird es immer wieder auf diese Spiralarm gezwängt und strahlt dabei. Warum? Nur eine gekrümmte Bahn bedeutet, es wird immer Kraft ausgeübt auf die Ladung. Eine Kraftausübung entspricht einer Beschleunigung und eine beschleunigte Ladung strahlt. Ja? Ist klar, wenn das Magnetfeld stärker ist, dann übt es eine stärkere Kraft aus auf die Ladung, als wenn es schwächer wäre. Das heißt, die abgestrahlte Frequenz dieses Teilchens, was da um das Magnetfeld herumläuft, ist proportional zur Magnetfeldstärke. Ja? Das heißt, man kann jetzt für jede Feldstärke ausrechnen, bei welcher Frequenz sollte man zum Beispiel die Zyklotronstrahlung eines Protons sehen. Ne? Kann ja mal sein, dass in der Nähe von so einem Sternkern ein Proton da ist. Und dann stellt man fest, diese Zyklotronstrahlung ist im Röntgenbereich. Das ist eine direkte Beobachtung eines Magnetfeldes. Und bei einem der Magnetare 50.000 Lichtjahre von uns entfernt, also nicht so nah wie der Mond, da müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Also es ist weit genug weg. Bei einem dieser Objekte, von denen man schon wusste, dass es sich um ein Magnetar handeln muss, aus einem ganz anderen Grund, zu dem ich gleich noch komme, hat man diese Zyklotronlinie tatsächlich beobachtet. Und eine Linie, die bedeutet, dass da ein Magnetfeld existiert von 10 hoch 15 Gauss für die einen, 10 hoch 11 Tesla für die anderen. Richtig vorstellen kann man sich darunter eigentlich nichts. Auf der Erde sind die stärksten Magnetfelder, die man wirklich technisch umsetzen kann, von der Gegend von 100 Tesla. Und da sind sie schon gewaltig stark. Das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Okay, wir haben also eine direkte Beobachtung dieser ultrastarken Magnetfelder, die in ganz, ganz jungen, gerade erst geborenen Neutronensternen entstehen. Und zwar nicht in allen, sondern nur in solchen, die mit einer unglaublich hohen Drehfrequenz auf die Welt kommen, ja, und dabei im Innern einen eigenen Dynamo antreiben. So wie ihn die Sonne hat. Die Sonne hat ja auch einen Dynamo. Nur ist der Sonnendynamo ein vergleichsweise mickriger Dynamo. Ja. Die Sonne hat ja einen Dynamo, der also alle 11 Jahre aufbaut, dann braucht er wieder 11 Jahre, also abgebaut und so weiter. Nicht? Und da geht alles im Millisekundenbereich. Nun, die Crustquakes, nämlich die Beben an der Oberfläche dieses Neutronensterns mit diesen ultrastarken Magnetfeldern, die führen ja zur Strahlung, zu diesen Strahlungsausbrüchen, zu diesen ganz schnellen Ausbrüchen. Aber da passiert noch was anderes. Wenn nämlich das Magnetfeld im Innern so stark ist, dann wird aus der differentiellen Rotation, wo also sich innen drin der Kern ja noch anders drehte als die Kruste, wird der Neutronenstern langsam übergehen in die starre Rotation, weil die Magnetfelder den inneren Teil des Sterns mit dem äußeren sozusagen starr verbinden. Alles, was an überschüssiger magnetischer Energie in dem Stern noch da ist, ist längst abgestrahlt worden. Diese Ausbrüche, die sieht man ja pausenlos, sehr, sehr scharfe Ausbrüche in der Gammastrahlung. Das bedeutet aber jetzt nicht nur, dass sich die Qualität der Rotation verändert, also von differenzieller Rotation in starre Rotation, so wie eine Eisenkugel, ja, sondern es ändert sich auch die Periode, mit der der Neutronenstern sich dreht. Der wird nämlich langsamer. Und zwar wahnsinnig schnell. Man kann das messen, man kann aufgrund der heutigen Technologie ist das wunderbar möglich, genau messen, wie sich die Periode eines Pulsars oder eines Magnetars im Fall von Periode zu Periode ändert. Ja? Und das geht so schnell, innerhalb von 30 Sekunden ist dieser Magnetar ursprünglich mal mit 1000 Umdrehungen pro Sekunde angefangen, ja? Ist der runtergebremst auf eine Rotationsfrequenz, die, sagen wir mal, moderat ist. Ja, der kocht noch so ein paar tausend Jahre hinterher. Es gibt noch ein paar Crustquakes. Das Magnetfeld fällt langsam in sich zusammen. Die Konvektionszeit wird viel größer als die Rotationszeit. Der Magnetar ist endlich aus, wird vielleicht noch zum Pulsar werden. Und eines Tages wird ihn keiner mehr wahrnehmen können. Ja, so ist das mit den Begriffen. Manche Worte wissen selbst nicht, was sie bedeuten.